Sie hören jetzt 5 kurze Texte. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören jeden Text 2-mal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56 bis 60 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 56 bis 60 auf dem Antwortbogen. Markieren Sie plus gleich richtig und minus gleich falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 56. Hören Sie jetzt den Text.